Peter Wanderer. Willkommen zum Greifenloch-Podcast, den einzigen Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Heute mit Florian Anderl und Ryan als Special Guest und Greifenklaue. Wir wollen noch mal einen Blick ins Jahr zurückwerfen und aufs nächste Jahr, quasi unsere Jahresausklangsepisode, und bei der Gelegenheit gleich euer neues Podcast-Projekt vorstellen. Korrekt. Außerdem müssen wir unbedingt über Star Wars reden. Ganz toll. Und genau, wir machen zu Anfang einen Star Wars spoilerfreien Teil und am Ende einen Spoilerteil. Also fangen wir mit dem spoilerfreien Teil an und vielleicht mit der Frage, wie gefiel es euch denn? Sehr gut. Ich bin kurz vor einem großartig. Okay. Ja, ich würde auch sagen, sehr gut. Ich fand ihn vielleicht sogar ein bisschen zu kurz, aber trotzdem sehr gut. Ah, zu kurz. Hatte ja trotzdem leichte Überlänge, glaube ich. Ich fand ihn auf jeden Fall 135 Minuten. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr kurzweilig und habe jede Minute genossen. Und hatte so das Gefühl, dass alle wichtigen Star Wars-Themen in dem Film angesprochen wurden. Und wenn man jetzt nochmal an die drei Rollenspiele denkt mit Star Wars am Rande des Imperiums, kamen die Schmuggler und Schmuggler-Themes massiv vor, denn Rebellion. Richtig. Natürlich auch. Und ja, mit dem Erwachen der Macht steckt ja schon im Titel drin. Gab es natürlich auch reichlich Force and Destiny. Ja, also das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn die Kritik bei einigen ja war, dass eine Nacherzählung von Episode 4 ist. Korrekt. Das stimmt ja so auch zum Teil. Aber dadurch, dass alles neu angemischt ist, ist es ja durchaus eine spannende neue Mischung. Und das ist eigentlich genau das, was wir nach Episode 1 bis 3 erwartet und gehofft haben. Dass Star Wars auch wieder nach Star Wars aussieht, sich so anfühlt und so schmeckt. Das hat es auf jeden Fall geschafft. Ja. Ja, wann war die denn drin? Wann waren wir da drin? Wir waren am 17.12., an dem Tag, wo es angelaufen ist, waren wir drin. Sehr gut. Naja, es gab ja irgendwie x... Ich hoffe auch um Mitternacht. Abends. Es gab ja aber irgendwie x Anlauftermine. Also ich habe Geschichten gehört von irgendwann, sogar Mittwoch tagsüber ist es irgendwann schon angelaufen. Ja, woanders wahrscheinlich. Ja, normale Premiere war Mitternacht. 17. Genau, es gibt ja immer eine Pressepremiere. Zum Beispiel... Die war dann, glaube ich, 3 Tage früher. Naja, okay. Ja, wir waren im Cinemax. Gab's Verkleidete? Zu unserer Uhrzeit nicht mehr. Aber ich muss sagen, ich war, glaube ich, schon lange in keinem Film mehr, wo geklatscht wurde, als es endlich losging und man Star Wars gesehen hat. Ja, bei uns gab es tatsächlich einen, der dann irgendwann am Anfang gesagt hat, nun klatsch doch endlich! Und es gab lauten Applaus. Ja, also das war Star Wars endlich, so wie es sein sollte und... Ja, deine Punkte kann ich zustimmen. Es waren halt x Sachen umgesetzt, die einen so an Episode 1, 2, 3 ein bisschen gestört haben. Episode 1, 2, 3 hat so klinisch gewirkt. Und das war jetzt wieder mit gebrauchtes Universum. Natürlich, die Weltraumkämpfe waren auch alle computeranimiert. Aber die X-Wings, die TIE Fighter und die Kämpfe auf der Oberfläche wirkten wesentlich glaubhafter. Und realer und vor allem die Kamerafahrten waren wie George Lucas hat ja damals sich X und einen Zweiter Weltkriegsfilmaufnahme angeguckt von hier den japanischen Luftschlachten. Und genauso wirkte das wieder, wenn der X-Wing abgetaucht ist oder vor ihm den TIE Fighter reinnehmen muss, um die Zielerfassung durchzuführen und solche Geschichten. Ich habe ja auf meiner Xbox entdeckt, dass man Netflix gucken kann. Ja. Also ich habe sie als Internet angeschlossen. Richtig. Also ich habe jetzt Internet. Wie sieht es bei dir aus? Okay. Abgehakt, kann sich jeder denken. Jedenfalls habe ich da auch YouTube entdeckt. Und im Zuge dessen, ja, ich meine, YouTube kann ich ja nur vorher. Aber es gibt da ja Empfehlungen halt. Ja. So, und da waren massiv, ich habe einmal Star Wars eingegeben und seitdem sind dann nur noch irgendwelche Star Wars Kram und ich habe dann irgendwelche Fun Facts und Filmfabrik und so weiter. Da waren wirklich tolle Sachen dabei. Unter anderem halt folgende interessante Punkte. Dass halt in der alten Episodentrilogie, in der alten Episode 4 bis 6, so, jetzt haben wir es, als Kampfstiltechnik quasi das Lichtschwert wie ein Breitschwert geführt werden sollte. Richtig. und in den neuen dann aber eher wie ein Fechtdegen, also eine leichtere Waffe. Richtig, deshalb, ja, wäre auch mein Punkt gewesen. Episode 1, 2, 3 war dann auch wie die Animationsserie Clone Wars. Die haben die Lichtschwertkämpfe waren sehr viel schneller und sehr viel kunstvoller. Ja. Und das haben sie jetzt auch wieder schön gemacht mit, also das Lichtschwert hatte als Breitschwert, du hattest das Gefühl, es hat Masse. Wenn Luke das Ding geschwungen hat, dann konnte er damit nicht zwischendurch anhalten, sondern der hat das Ding geschwungen und dann ist es gegen Darth Vader geprallt und solche Geschichten. Ja. Und das, finde ich, haben sie jetzt auch sehr wieder gut eingefangen. Das Gleiche haben sie auch bei der neuen Animationsserie Rebels versucht einzubauen, dass das Licht, dass die Lichtschwertkämpfe wieder sich wie Masse anfühlen. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, bezüglich der Zweite Weltkriegs- oder Erste Weltkriegsfilme, das war wohl so, dass Lucas da teilweise sehr unzufrieden war und Industrial Light and Magic nicht ganz hinterhergekommen ist. Und dann hat er quasi sich so zum Beispiel für den Millennium Falcon halt so diese Dogfight-Sachen rausgesucht und wie die halt aus der Hinterkanzel mit den MG geschossen haben. Mhm. Genau das wurde dann teilweise 1:1 halt im Millennium Falcon umgesetzt, was man dann diesmal auch wieder sehr schön und ikonisch sieht. Richtig. Ja. Das ist schon sehr cool. Also Lichtschwert positiv, Weltraumkämpfe positiv, die Jäger sehen gut aus. Ja, es gibt auch wieder eine Art Kantine mit sehr vielen exotischen Völkern. Da gibt es hauptsächlich unbekannte Völker oder nicht so bekannte Völker. Quasi keine Menschen. Quasi keine Menschen, aber was halt cool ist, es tritt quasi die typische Cantina-Band auf, aber spielt mal einen ganz anderen Sound. Das fand ich auch sehr schön. Und ich meine, dass der eine, der sitzt, ist ein Aqualishaner. Das ist neben den Gamorreanern die andere Schlägerrasse. Das fand ich auch sehr cool. Okay. Das war der Walrus-Mensch. Okay. Also, wir sind jetzt noch im spoilerfreien Teil. Deine Punkte unterstütze ich alle. Film fängt die Stimmung ein, Lichtschwerter sind super, Weltraumkämpfe sind super. Es wird das generelle Star Wars Thema aufgegriffen mit Familie, Vater, Sohn. Ja. Aber dazu glaube ich später mehr. Es ist alles sehr geheimnisvoll, die Macht ist wieder mystisch geworden. Richtig. Es werden keine Midi-Chlorianer gemessen. Es gibt kein PR-Wert, keine PR-Wertmessung bei allen Teilnehmern, ob sie nicht vielleicht doch irgendwie geeignet wären. Und es werden so teilweise nur Brocken reingeworfen. Ja. Mit keinerlei Info. Genau. Ja. Und ich hoffe wirklich noch, dass es eine Extended-Version gibt. Weil es gibt noch so ein paar Punkte, die ich bis jetzt nicht gereiht habe. Wenn man das erste Mal C-3PO sieht, hat er irgendwie einen roten Arm. Später hat er wieder seinen goldenen und er macht auch irgendwie einen Spruch mit, ja, irgendwie mein Arm ist gerade nicht richtig. Ja, stimmt. Dann habe ich gar nicht beachtet. Ich weiß, dass er einen roten hatte am Ende. Ja. Ja. Also irgendwann mal ganz kurz damals bei hier am Ende von Episode 3, da war ja diese Geschichte mit dieser Klonenroboterfabrik, wo er mal zwischendurch war, das kann es eigentlich nicht mehr sein. Nein, weil dazwischen gab es ja Episode 4 bis 6. Ja, da kam er ja auch vor. Richtig. Oder wo zum... Naja, Spoiler. Ja, also es gab, also auch im spoilerfreien Teil kann man aber Sachen sagen, die mir zum Beispiel nicht gut gefallen haben, die ich mir lieber hätte besser umgesetzt gefühlt haben wollen. Jetzt bin ich gespannt. Sachen, die dir nicht gefallen haben. Zum einen wird das Imperium von lauter 25-Jährigen geleitet. Ja. Das stimmt. Also bei der technischen Crew ist das normal. Und bei den Stormtroopern sowieso. Aber nicht bei den Admirälen. Bei den Admirälen oder der Captain von der Riesenbasis, da hätte ich mir so ein... Da hatte ich ja gedacht, dass da Max von Sydow sitzt. Ja. Was er dann nicht hat. Und deshalb bei dem neuen hier Rogue One haben sie ja wahrscheinlich Matt Mikkels, also hier Le Chiffre als Bösewicht höchstwahrscheinlich. Ja. Das ist so ein Typ, den setzt du hin und du weißt Bösewicht. Aber vielleicht haben sie das bewusst gemacht, dass so junge... habe ich auch gedacht, weil First Order ist ja quasi so eine junge Splittergruppe mit Leuten, die sie irgendwie zusammengesetzt haben. Mhm. Aber so ein alt... Oder hier, ja, oder auch, du hast ja vorher halt... muss es ja weite Kriege zwischen Imperium und Rebellen gegeben haben. Man sieht ja Überreste davon. Die auch sehr cool aussehen. Die sehr cool aussehen. Und dass es einfach nicht mehr diese alten Generäle gibt, so nach dem Motto. Und man hat sich ja wohl auch nochmal mehr als Lukas halt an Nazi-Deutschland orientiert. Ja. Dass auch da halt... Ich an den lustigen Gruß der Stormtrooper denke, auf der Versammlung. Ja, aber da hat das Kino übrigens etwas gelacht bei uns. Aber auch davon ab, vielleicht auch deswegen halt. Ja, fand ich ein bisschen unglücklich. Ja. Na gut. Also ich hätte so ein Admiral Pete oder Admiral oder General Vias, das hätte irgendwie gefetzt. Mhm. Immerhin arbeiten jetzt auch Frauen beim Imperium. Ja, also. Also wenn du eine große, weiße, blonde Frau bist oder eine mit schwarzen Haaren, die gab es auch, dann darfst du auch und beim Imperium. Bereit bist, deinen Kopf die meiste Zeit zu verdecken. Dann bist du willkommen bei der First Order. Jawohl. Ach so, jetzt habe ich auch gerade überlegt. Ja, gut, das ist auch. Gut, ja, was hat dir noch nicht gefallen? Also den Punkt kann ich zumindest nachvollziehen. Machen wir, glaube ich, nach am Spoiler. Ja, okay, im Spoiler. Also was ich allgemein da noch sagen kann, ist, was ich vorhin mit zu kurz meinte, also ich fand auch sehr kurzweilig, aber ich fand, manche Szenen hätte man vielleicht ein bisschen mehr, also im Rollenspiel würde ich jetzt sagen, ausspielen können. Mhm. Ja. Da ging es doch manchmal sehr abrupt. Polter die Polter. Wieder weiter. Also, ja. Also das ist nicht unbedingt negativ. Wollen wir vielleicht zum Spoiler-Teil gehen, dann kann ich sprechen. Ja, den Spoiler-Teil machen wir aber erst nach. Ach so. Abgesetzt hier. Genau, denn erstmal möchte ich natürlich wissen, was plant ihr denn für ein wunderfantastisches Format, in dem ihr DSA-Abenteuer umsetzen möchtet auf Warhammer? Oder habe ich gerade schon alles Wichtige zusammengefasst? Du hast schon du hast alles Wichtige zusammengefasst. Genau, das ist der Spaß. Also, die Sache ist natürlich, als Warhammer-Spielleiter oder Rollenspieler ist man jetzt wieder in der dunklen Zeit. So wie damals als Episode. Die erste Edition fertig war und es irgendwie 10 Jahre gedauert hat, bis die zweite Edition kam. Dann war die zweite Edition fertig und musste es warten, bis die dritte kommt. Und dazwischen hast du viel Zeit, wo nichts kommt. Also wo nichts Offizielles kommt. So, und als Spielleiter... Wir reden von Warhammer und nicht von Star Wars. Das wollte ich auch nochmal dazu sagen. Sowohl als auch. Auf jeden Fall als Spielleiter, es kommen andere und irgendwelche in anderen Systemen kommen irgendwelche Abenteuer raus. Und neue Abenteuer finde ich immer toll. Man liest die, man überlegt manchmal, wie könnte man die umsetzen. Ein von 20 vielleicht gekauften Abenteuern leitet man dann auch wirklich. Mhm. Zumindest bei mir so. Bei dir wahrscheinlich auch, du kaufst so viel. Ich lese aber nicht so viel. Haben. Also. Auf jeden Fall, es kommen neue Abenteuer raus und ich sag mal, die deutsche Hausnummer ist halt DSA. Tatsächlich kaufe ich auch gar nicht viele Abenteuer, aber ja, Ansatz verstanden. Richtig. Und dann bei den meisten DSA-Abenteuern denke ich, das könnte man gut in ein Warhammer-Abenteuer bauen. Bei vielen anderen DSA-Abenteuern denke ich, nee, da wird zu viel in... Also es geht ja vermutlich um das Bodenständige bei DSA-Abenteuern, ja. Was ja Warhammer sozusagen ähnlich ist, zwar oft wird, aber halt auch trotzdem irgendwie bodenständig. Richtig. Und wie damals, als wir über die Konvertierung gesprochen haben, das Warhammerisieren bedeutet, es noch ein bisschen weirder machen. Ja, genau. Da kann man dann gleich die DSA-Zufälle drin lassen und als wir die Zufälle ausgeben, dann passen sie wenigstens. Zum Beispiel. Ja, also Projekt oder Großprojekt würde ich es noch gar nicht mal nennen. Wir haben uns jetzt im alten Abenteuer besorgt. Ich habe ja hier vom Dorpcast den Scorpio /Melchior Mingas angeschrieben. Ich habe es gehört. Quasi mit Greifenklaue im Titel gesagt, wir machen da was. Mit wir meinte ich aber eigentlich Griffin und mich. Und ihm dann quasi das PDF aus den Rippen geleiert. Mhm. Und dann aber gemerkt, irgendwie, also ich mache Computer und alles und Wirtschaftsinformatik, aber irgendwie zum Lesen brauchte ich dann doch das Abenteuer. Also bin ich in den Laden zu meinem Rollenspieler des Vertrauens gegangen und habe mir nochmal das DSA-Abenteuer gekauft. Hätte mich nicht gewundert, wenn da noch der PDF-Gutschein beigelegen hätte. Das wäre wahrscheinlich doppelt gut gewesen. Ja, warum hat es eigentlich einen Titel eines Mittelerde-Abenteuers? Das würde mich mal am meisten interessieren. Wie heißt denn das Mittelerde-Abenteuer? Ja, sag doch mal das Abenteuer. Also das Abenteuer heißt Unheil über Arivor. Oder Arivor. Ja, erinnert mich sofort an Mittelerde und nicht an DSA. Arivor. Also auf jeden Fall... Arivor ist halt eine Stadt in DSA, also eine DSA-Welt, ne? Auf jeden Fall das Abenteuer selbst. Schön, dass ich es mir gekauft habe, weil bei DSA 5 haben sie jetzt angefangen, Teile des Covers und der Rückseite in so einer Art 3D-Relief-Gummidruck zu machen. Dadurch wirkt Aventurien super, die Figuren vorne, den Teil war so aus, als ob sie rauskommen. Die restlichen Sachen sind so leicht grau verwaschen gemalt. Hat einen sehr schönen Effekt. Mhm. Ja, ich muss sogar sagen, auch das Layout innen. Ich habe anscheinend vom Pech befallener Mensch beim Wichteln ein DSA-Abenteuer der Fig-Edition bekommen. Und ja, allein das Durchblättern ist ja schon, verursacht ja Augenkrebs. Also mit dieser Bleiwüste, wenn du da quasi seitenlang nur Text hast, also das kommt einem vor wie ein Roman und der Übertrag von Informationen des Buches auf einen selbst kann nicht gut gelingen, weil ich weiß, wenn ich das einmal gelesen hätte, dann müsste ich ja nochmal bestimmte Stellen nachlesen, aber die sind nicht in keinster Weise hervorgehoben oder gegliedert, das ist einfach furchtbar. Da wirkt das neue Layout auch wesentlich besser. Ich sag mal, DS Abenteuer, ich kannte ja noch meine ganzen alten aus den 80ern. Da gab es immer noch den Teil mit hier allgemeine Informationen, spezielle Informationen, Meisterinformationen. Und das habe ich ja damals gelobt. Und da wusste ich schon gar nicht mehr, dass sie das schon seit 5 Jahren nicht mehr gemacht haben. Das fand ich immer sehr gut. Was sie jetzt in DSA 5 halt auf jeden Fall eingeführt haben, ist... Farbe. Gut, ist tatsächlich neu, ja. Also, folgendes. Einmal hast du so was wie so leichter und schwerer Symbole. Das heißt, je nach Gruppe hast du dann quasi Textbausteine, die sagen, wenn deine Gruppe nur aus 5 Gauklern besteht, dann machen wir wahrscheinlich den leichter Teil im Kampf. Dann gibt es eine andere Anzahl Gegner oder der Pfeilschaden ist anders oder. Ja, kontrollier deinen Zorn, du darfst ihn gleich rauslassen. Oder ein schwerer Symbol mit, wenn du weißt, deine Leute sind härter, die können das alle mitkriegen. Na, ich bin schon froh, dass ich da offensichtlich nicht das... im Detail besprechen muss, wenn ich das Abenteuer umsetze. Richtig. Ja, dann gibt's in so braunen DSA-Kästchen gibt's irgendwie noch Zusatzseiteninformationen. Hast du gerade gesagt, in braunen DSA-Kästchen? Naja, da ist oben das Auge und unten die Maske des Meisters. Finde ich allgemein gut. Hier unten, Maske des Meisters. Ja. Da sind halt, das sind Hintergrundinformationen. Ich meine, das sind Meisterinformationen. Ah, ja. Ja. Achso. Damit man... Gibt es trotz DSA die Meisterstelle? Ja, und dann gibt es noch irgendwie so eine Art Schachsymbol. Und zwar gibt es Meisterpersonen, gibt es König, Springer und Bauer. Die halt klar machen sollen, sind das Figuren, die später nochmal irgendwann in offiziellen Abenteuern auftauchen. Also diese, so eine Königfigur sollte man nicht dürfen sterben. Dürfen sie sterben oder dürfen sie nicht sterben? Oh je. Und das ist auch was, das finde ich also etwas, ja. Naja, in der Mitte, beim Springer ist dann, er taucht später noch auf, du kannst ihn aber auch sterben lassen. Dann musst weil du der problemlos ist, irgendwie anders ersetzt werden kann eigentlich. Das war ja schon bei den Warhammer-Abenteuern, gab es ja im Einführungsabenteuer, gab es ja hier Friedrich von Aschaffenberg, den Fürsten. Ja. Und der konnte auch im Einführungsabenteuer sterben. In späteren Abenteuern wäre er aber wieder als Auftraggeber aufgetaucht. Und anstatt aber im späteren Abenteuer, wenn der früher gestorben ist, dann nimmst du jetzt einfach seinen Cousin. Ja. Ja, aber es gibt halt offizielle Personen, wo klar ist, die werden irgendwann später nochmal mal liturgischen Bogen auf. Die in den Publikationen auf und deswegen dürfen wir... Ja, ganz, ganz hochheilig und wichtig. Weil wenn spielen wir offizielles DSA und Aventurien und nicht etwa etwas mit eigener Universum des Aventurien. Macht hier wenn du etwas haben willst, wie eine lebendige Geschichte, dann müssen natürlich auch bestimmte Personen am Leben bleiben, damit sie morgen noch was tun können. Oder auch anders gesagt, macht die Aventurien nicht zu eigen. Naja, gut, also muss mir ja nicht gefallen. Also, wie gesagt, Layout ist gut, Abenteuer habe ich gelesen, gemischte Stimmung im Netz über das Abenteuer ist gemischt. Einige finden es gut, andere finden es schrecklich. Ja, ich habe ja mich auf die Suche gemacht nach einer Rezi. Ich empfehle. Ich bin durch Zufall eine gestoßen und die hat da wenig, auf einem DSA-Forum wohlgemerkt, die hat da wenig Gutes dran gelassen, sagen wir mal so. Ich glaube, du musst das so ein bisschen aus einer Meta-Ebene sehen. Und zwar bei Xelodons Spottgesandten kam jetzt vor 2-3 Artikeln ein Bericht über, dass er einmal im Jahr einen Typen trifft und dann der schreit den ganzen Tag noch über DSA. Und gefühlt, wenn du das projizierst in die meisten der Rezensionen, dann ist das so eine Art DSA-Hassliebe. Ja. Man kennt es so gut, dass man sich darüber aufregen kann. Ja, das stimmt, aber die Punkte sind natürlich die genannt wurden oder die ich zumindest da rauskopiert habe, zu meinem Vergnügen tatsächlich. Auch wenn sie teilweise nicht fundiert sind. Das weiß ich nicht, da ich das Abenteuer nicht gelesen habe. Dein Kommentar war Fakten zerstören, dein Hass. Genau. Also auf jeden Fall, es ist so ein bisschen, bei diesen Rezensionen ist es ein bisschen wie wenn du eine Hotelbewertung liest und dann trotzdem hinfährst. Und zwar, wir hatten mal ein Hotel auf Teneriffa mit 19 Meldungen. 5 davon waren, also die 80% waren super, 20% waren schlecht. Das haben alle gestimmt. Mhm. Pool war super, richtig. Essen war viel zu klein, richtig. Und es war neben dem Krankenhaus gebaut, auch richtig. Ja, aber ich sag mal vorsichtig, dass der Dungeon linear ist, dass diese Kritik in einem DSA-Forum genannt wahrscheinlich auch stimmen wird. Da brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren, oder? Also sagen wir mal so, das Abenteuer hat Stärken, es hat aber auch Schwächen. Alles klar, aber damit darfst du uns dann natürlich in eurer eigenen Folge überraschen. Richtig. Ich werde mir fleißig anhören und bin gespannt, welche alternativen Vorschläge ihr erarbeitet in puncto Katastrophenszenario. Da gar keine. Also das kannst du gefühlt, du guckst mich gerade an, also gefühlt den Katastrophenteil, also Spoiler, ich meine, es war ja schon immer mit Duschen Booten, Arrivor geht unter und man erlebt quasi einen Katastrophenfilm. Ja, das ist ja quasi Hintergrund des... Ja. Richtig. So, der Katastrophenteil ist eigentlich ganz gut gemacht, aber er lässt es eigentlich sandboxig, in welcher Reihenfolge man abgrasen kann. Mhm. Gleichzeitig Hauptsache, man geht ins Theater, habe ich gehört. Nein. Wie? Nein. Es sind sogar alternative Handlungsstränge vorhanden, wenn man nicht da ist, wo es passiert. Im PDF als... Dann steht da drin, dann musst du dein lineares Dungeon nämlich von hinten anfangen. Naja. Weil jemand im Theater ist, den du holen will. Die Einbahnstraße in zwei Richtungen zu befahren, sehr schön. Richtig. Okay, gut, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man auf... Also wie zum Beispiel Pompeji zurückgreifen kann. Richtig, die Idee ist, wir arbeiten das einmal auf. Wir hatten bei unseren ganzen alten DSA-Besprechungen, hatte ich nur gesagt, wie man es machen kann. Diesmal will ich eigentlich wirklich so eine Meisterpersonenliste bauen, wo ich dann auch einfach reinschreibe, was sind die Warhammer 3-Werte und welche Aktionskarten kann man den Leuten geben. Mhm. Das Ganze werde ich dann wahrscheinlich in meine zu erscheinende Mini-Warhammer-Fanzine einbauen, wo ich auch noch irgendwie am Artikel zu sammeln bin und schreiben bin. Jawohl. Gut, dann machen wir noch einen kleinen Ausblick auf 2016 und fangen an mit Büchern oder Comics, die ihr 2016 am meisten erwartet, begehrt, erhofft. Weiß nicht, ob es da bei Büchern oder Comics was gibt. Bücher oder Comics? Das fange ich mal an. Gut, ja, fang mal an. Also Bücher müsste jetzt eigentlich gar nicht. Was mich immer meistens eher überraschen, was ich da so sehe. Ja, das stimmt, das geht mir häufig auch so. Also ich hoffe ja, dass die Metro 2035 Übersetzung fertig wird. Also den dritten Teil der Originaltrilogie sozusagen. Okay. Der ist in Russisch vor kurzem erschienen. Ich werde sicherlich auch noch weitere Bücher aus dem Metro 2033 Universum lesen, aber das halt sind die drei Originale. Die neuen Masters Comics finde ich sehr spannend. Da hoffe ich auf weiteren Stoff. Sowie der dritte Teil von Gung Ho müsste erscheinen. Hatten wir auch mal im Podcast besprochen. Das ist diese Endzeit. Genau. Tiere, Weltaffen. Ja, das ist schon fast ein Spoiler. Aber ja. Also die Menschheit oder das Szenario ist halt so ein vorgelegter menschlicher Außenposten, wo die beiden Hauptprotagonisten, zwei Jugendliche, sozusagen als Erziehungsstrafe hin müssen, weil sie sich in der normalen Umgebung nicht eingefügt haben. Naja, und genau dieses Außenlager wird dann halt von dieser Plage angegriffen. Richtig. Das war der erste Teil. Also ich fand auch schon interessant, dass im ersten Teil gefühlte Hauptdarsteller schon sterben. Oder gefühlte Protagonisten. Jo. Ja, also es geht ordentlich zur Sache. Ich bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Ja, am 1.1. erscheint im Splitter Verlag eine neue Comicreihe Die Zwerge. Also nicht Die Zwerge Markus Heitz, sondern halt andere Zwerge. Ja. Und das wird, glaube ich, ein Vierteiler, wird von denen gemalt, die die Elfen gemalt haben. Ach. Ja, beziehungsweise Die Elfen ist ja auch so ein Sonderprojekt. Da wurde ja jeder Band auch von jemand anders gemalt. Richtig, ist bei Die Zwerge auch. Es wären auch vier unterschiedliche Autoren, vier unterschiedliche Zeichner, soweit ich weiß. Und es gab jetzt schon die Bilder vom ersten Band mit so einem jungen, also einem Zwergengladiator, der dann irgendwie immer in die Vergangenheit springt, also in seiner Kindheit, und dann aber wieder in seinem Erwachsenenleben, wo er jetzt so ein Zwergengladiator-Kämpfer ist. Also im Sinne von Rückblende. Ja. Und der Stil gefällt mir relativ gut. Ja. Muss ich mir bestellen. Kommt, ich glaube, offizieller Erscheinungstermin war 2.1., 4.1. Muss ich mir ausleihen. Also später Verlag. Jawohl, klingt cool. Apropos die Zwerge-Lesung ist auch wieder unterwegs mit Corvus Corax. Stimmt. Sogar in Wurzburg. Ich glaube, wann sind die in Wurzburg? Genau, im Januar oder Februar, genau. Das müssen wir markieren. Alles klar. Dann haben wir gleich schon die Veranstaltung, die du am meisten 2016 erwartest, auch schon abgehakt. vielleicht. Außer also, es gibt da noch weitere. Ich glaube, ich fahre nochmal nach Dirty Dancing. Oh Gott. Dirty Dancing? Dirty Dancing fetzt. Da sind die, das ist nämlich auch die Extended-Version von Dirty Dancing mit den Szenen, die im Film rausgeschnitten wurden. Da erfährt man, dass Johnny Castle eigentlich Johnny Kozlowski heißt. Ich verstehe, glaube ich, gerade noch nicht mal, wovon du redest. Vermutlich an der DVD jetzt aber. Oder ist das so eine Art... Muss man nicht kennen, Ingo. Hast nicht Ingo ist... Wir sind noch gerade bei Veranstaltung. Okay. Ja, falls es ein Rollenspiel dazu gibt, lerne ich es auch noch kennen. Ja, das wäre richtig. Ist mehr Real Life. Springen wir zu den Tischrollenspielen, Regelwerken, Quellenbüchern etc., die 2016 am heißesten erwartet sind. Also ich kaufe mir jetzt nach und nach die ganzen alten Warhammer 1, 2, 3 Sachen auf. Ich dachte schon. Die kaufe ich, packe ich aus, lege es ins Regal. Ja. Und ich habe bei dir auf dem Sofa schon zweite Edition Warhammer Grundregelwerk in Deutsch gesehen. Ja, also sag nicht, das hast du nicht. Nee, das habe ich nicht. Ja, ist auch heiß begehrt. Das stimmt. Ich brauche das für meine Warhammer 2 Runde. Okay. Empfehlen kann ich es trotzdem nicht. Nee, ich würde jederzeit zu 3 greifen. Richtig. Ja, obwohl die Berufs... das Einzige, was mir wirklich sehr gut gefällt, ist diese Berufsgeschichte bei Warhammer. Und das haben sie ja bei Warhammer 3 im Prinzip erhalten gekriegt. Ja. Ja, ich habe auf jeden Fall noch Star Slayers auf der Liste, falls es in 2016 endlich erscheint. Die Vorab-Edition gefällt mir ganz gut. Star Wars Rebellion müsste auf Deutsch rauskommen. Richtig. Beginner-Set gibt es ja schon auf Deutsch. Also, ganz kurz nochmal, was kommt... Wir spielen ja hier nach höchstwahrscheinlich das Einführungsabenteuer von Force and Destiny. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob mich das ein bisschen fetzt. Ja, da bin ich auch mal gespannt drauf. Hoffe ich doch. Weil ich mir ist halt aufgefallen, man bekommt immer weniger Privatzeit und selber leiten ist auch ganz lustig. Aber einfach mal irgendwie nur Cola einpacken, irgendwo hinfahren und sich von jemandem berieseln lassen. Könnte was? Man Wir sind aktive Spieler. Richtig. Was ist denn das für eine Einstellung? Ich habe aber nicht zu Hause gesessen und mir 2 Stunden was überlegt. Toll. Und ja, wenn also die anderen Systeme sind, also Regeln sind super, aber das ganze Setting mit Rebellion hätte ich noch cool gefunden, weil ich sowieso ein Military-Sci-Fi-Typ bin. Und wenn dann die Idee ist, dass man mit einer Y-Bomber-Staffel startet, wäre ich sowieso dabei. Aber Star Wars spielen und selber die Macht benutzen, das ist das fetzi. Ja, bei mir in der Einsteigerrunde, also in der Age of the Empire-Runde, wollten sie unbedingt auch, oder einer wollte unbedingt auch ein Lichtschwert kaufen. Kaufen? Ja, kaufen. Da steht sogar ein Preis drin. Ein plus 1 Lichtschwert. Es steht ein Preis drin und eine Seltenheit. Also es ist durchaus kaufbar, wenn du, ich weiß nicht. Richtig. Das ist ungefähr so, wie Köln jetzt ausgibt, wie für Todessterne oder sowas. Es ist bloß unheimlich, ich möchte nicht sagen dämlich, wenn man es macht, wenn gerade 2 Stormtrooper anwesend. Aber gut, er hatte keinen... Ich glaube, ich hätte noch... Lass mich raten, der Spieler war maximal 13. Nein, er war deutlich älter, aber... Also beim Einführungsabenteuer von Force und Destiny haben ja die ganzen, also ich glaube fast alle Charaktere ein Lichtschwert. Und im FFG, also weil... Spoilere mich nicht. Es muss fetzen. Ja. Du kannst den Mönch spielen, der kein Lichtschwert hat. Aber ich sag mal, ein Jedi ohne Lichtschwert, das ist wie Bumsi ohne Stachel. Auf jeden Fall... Im Regelwerk steht halt drin, du kannst irgendwie 150 XP ausgeben und dann startest du als Jedi-Ritter und hast ein Lichtschwert. Für alle anderen steht eigentlich drin, wie viel XP du erstmal ausgeben musst und dann nochmal XP ausgeben, um dann quasi deinen eigenen Kyber-Kristall zu finden und dann ein eigenes Lichtschwert zu bauen. Und in den FFG-Foren sagen sie, das kannst du dann auch machen. Wenn du jemanden hast, der nicht ein Lichtschwert hat und dann irgendwann eins haben will, braucht er so lange, bis er das Lichtschwert hat, dass die anderen normalen Typen aus der Gruppe in der Zeit ihre Laserknarren schon so weit gesteigert haben, dass sie dann auf dem gleichen Niveau sind. Weil wenn du gleich mit dem Lichtschwert startest und Lichtschwertfähigkeit hast, bist du besser als einen normalen Startcharakter. Ja. Das ist so wie damals beim KOTOR-Computerspiel. Da hast du dann auch keine normalen Idioten mehr genommen, sondern bist nur noch mit Lichtschwert-Johnnies rumgelaufen. Mhm. Ja, macht ja auch Sinn. Ja, jedenfalls in puncto Star Wars bin ich sehr gespannt, was da als auf Deutsch rauskommt. Ja. Ja, Ulysses macht das ja jetzt. Also der Film hat mich nochmal motiviert, der Film wird auch andere motivieren. Ja. Auch was buchmäßig da vielleicht noch eventuell rauskommen mag oder so. Ich habe hier, ja, buchmäßig kommt einiges raus. Es kommen, meine ich, 2 Bücher und ein Comic, die quasi ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, raus. Ja, das wäre zum Beispiel mal auf jeden Fall ein Kauf. Ja, Wobei das teilweise auch nur angedeutet wird. Aber daher sind ja schon die ganzen Informationen über diverse Punkte. Aber die kommen ja dann im Spoiler-Part, von daher verkneife ich mir die jetzt. Ich habe noch Mutant Crawl Classics auf meiner Liste, um das ganz kurz zu beenden. Okay. Also die Mutanten-Version von Dungeon Crawl Classics. Mit dem Hintergrund von Mutant, Future etc. und Gamma World. Ja, und gieß es über den DSA-Abenteuer ein. jawohl, wie sieht es bei Brett, Karten, Spiel und Tabletops aus? Jetzt, kurz vor Weihnachten, ist meine gekickstartete Zombicide Black Plague-Version angekommen. Und nachdem ich mich... Ich wurde noch nicht eingeladen. Skandal. Ich habe schon angespielt mit meinem Sohn. Und der ist 4, aber er hat mich vollständig ersetzt. Nee, es gibt ein Einführungsabenteuer und mein Sohn hat sich den Zauberer geschnappt, meinte aber, der müsste Gandalf heißen. Und seine Aufgabe war irgendwie jede Runde in Richtung der Zombies zu laufen und einen Mana Blast auf die abzufeuern. Und als er dann später noch den Lightning Bolt hatte und den Death Strike, war er vollends glücklich. Er wollte nur immer hinter sich die Tür wieder zumachen. Aber ich war noch hinter ihm. Also ich war noch hinter ihm und hinter mir kamen die Zombies. Ja. Hat er gleich die richtige Taktik bei Zombies halt erkannt. Nur einer muss mindestens überleben. Nur einer muss mindestens überleben. Okay. Ja, es ist immer noch Zombizid. Also aber er hat quasi das innerhalb eines Spiels gelernt, was ich über lange Jahre lernen musste. Richtig. Du musst die bitteren Entscheidungen. Du musst nicht schneller sein als die Zombies, du musst nur schneller sein als der andere überleben. Ja. Sehr schön. Es ist immer noch Zombizid, aber sie haben so kleine Sachen eingeführt wie du hast 3 Lebenspunkte und du kannst Rüstung finden, die dir so ein 5+, 4+, 3+ Rüstungsschutz verpassen. Ja. Jemand, der noch Warhammer Fantasy Battles gespielt hat, also Tabletop, dem kam sofort bekannt vor. Ja. Eine leichte Rüstung, dann 5+ Rüstungswurf. Und dann kannst du, wenn du angegriffen wirst, kannst du überlegen. 2+ ist das Beste, was es gibt. Richtig, aber 2+ kann man ja, glaube ich, gar nicht erreichen. Ich glaube, 3+ kannst du erreichen mit Reroll und solche Geschichten. Das ist schon ziemlich gut. Eine weitere Schwäche bei Zombies halt war meiner Meinung nach mal so ein bisschen die Kampagnenmechanik. Haben Sie das irgendwie aufgewertet? Nein. Das leider nicht. Ich habe es überlesen, ich habe bis jetzt keine Kampagnenmechanik gefunden. Na gut, ich bin auf jeden Fall mal auf 2-3 Spielchen gespannt. Wir haben es auf jeden Fall länger in unserer Donnerstags-Brettspielrunde das Normale gespielt. Also es macht Spaß, aber es ist halt, ich finde, es hat keine Langzeitmotivation. Das stimmt. Das ist so ein bisschen schade. Ich hoffe, es gibt irgendwie Kampagnenhausregeln mit, man darf einen Ausrüstungsgegenstand behalten oder irgendwie sowas. Das ist halt schwach halt, ne? Also im Gegensatz zu Shadow of Brimstone, welches ich Shadow of Brimstone heiß und sehnlich erwarte auf Deutsch. Also ich habe ja schon das Englisch, aber ich werde trotzdem beide Teile auf Deutsch kaufen. Für Shadow of Brimstone habe ich, wir haben es ja gespielt und dieser XP-Zettel, wie oft man sich da XP aufschreiben muss, ist geil. Ich habe mir von so einem China-Versand einen von diesen Handzählern geholt, diese kleinen silbernen Dinger, da drückst du drauf und dann zählt der Zähler einen hoch. Sag's einfach, jeder Zähler sind 25 XP und dann kannst du das Ding in die Hand nehmen und jedes Mal klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick. Und dann nimmst du nachher 25 XP. Du kriegst aber auch 5 XP und 10 XP. Dann sagst du, ein Schritt sind 5. Und dann kannst du klick, klick, klick, klick. Wo hast du den jetzt her? Das nochmal langsam für mich. Naja, es gibt so für Internet, kannst du bestellen. Aus China gibt es ja diese Handzähler, womit du quasi als Controller. Ich war gerade beim China-Imbiss und habe mich gefragt, was die da mit Handzählern machen. Nee, die kannst du irgendwie. Gibt es X Sondern. Reiskorn, 2 Reiskorn, 3 Reiskorn. Ja, okay, interessant. Also Shadow of Brimstone, ja, aber das XP-Gezähle, da wirst du ja bekloppt bei. Also, ich habe ja mal mit DSA angefangen. Mein Charakter hatte 20 Seiten und da fand ich es geil, wenn ich eine Erfahrungspunkte-Seite habe und die irgendwann mal voll war. So, das Gefühl hast du bei Shadow of Brimstone quasi schon nach einem Spiel. Richtig. So muss das sein. Richtig. Also, aber ja, Zombizid fand ich auch unglücklich. Man wird besser und das sorgt dann dafür, dass da mehr Monster kommen. Deshalb macht es keinen Sinn, dass man auch irgendwie ein Abenteuer schon in einer höheren Schwierigkeit startet, weil dann sind gleich mehr Monster da. Ja, also ich meine, es ist schon interessant, weil es ja immer noch eine taktische Entscheidung ist. Gehe ich jetzt auf Stufe Gelb oder lasse ich erstmal den, der noch blau ist, noch ein paar töten, bevor jetzt mehr Zombies kommen? Richtig. Also es müsste diese Langzeitmotivation. Und die hast du halt bei Shadow of Brimstone total mit diesen 1000 Sachen, die Stufen, du irgendwie gebrauchen kannst. Ja. Genau, Stufen steigern, 1000 Sachen. Und die Abenteuer werden nicht langweilig, weil sich die Schwierigkeit sozusagen immer angepasst wird. Richtig. Das ist schon ganz gut gemacht. Also Zombie-Zeit. Ja, interessant. Ja. Black Plague. Und die Erweiterung? Du hast noch gar nicht gespielt? Ich bin am überlegen, ob ich Grimstock schon gespielt habe. Jetzt kann aber sein, dass das mit Olaf gespielt hat, bei Agame. Ja, oder spielen wollten, ja. Ja, stimmt, das kann sein. Auf jeden Fall, die Erweiterung hatte ich auch mit gekickstartet. Die müsste dann, also sie haben erstmal nur das Grundset verschickt, damit jeder so vor Weihnachten spielen kann. Und die Erweiterung heißt Wolfsburg. Ja, so, die ist noch nicht gekommen, oder? Nee, oh, die kommen noch. Kommen denn Werwölfe, glaube ich, mit rein, ne? Oder? Ja, und Burgteil. Ich habe ja, ich erwähnte ja schon den YouTube-Kanal auf meiner Xbox. Ja. Hab natürlich auch die Sondersendung zu Star Wars und Zombies geguckt. Star Wars und Zombies. Und der hat das sehr geil mit Bildern aufbereitet, unter anderem halt so ein Wookie-Zombie. Das war aber sehr, sehr cool. Ja, ich meine, aus Star Wars Clone Wars aus der Serie kennt man ja, gibt es glaube ich zweimal Zombies im Fall. Ja. Einmal mit diesen Gehirnwürmern, genau, die wirken ja auch sehr zombieartig. Später gibt es dann nochmal eine Folge. Das kannte ich auch, aber die haben halt auch, was das in den Comics nicht alles schon gab und so weiter. Es gab doch, glaube ich, einen Roman, der erzählt aus Sicht, glaube ich, eines Stormtroopers, der an Bord eines imperialen Schiffs ist, wo irgendwie Zombie-Seuche ausbricht und der da mit seinen Stormtrooper-Kumpels da irgendwie überleben muss oder so. Also sowas war da auch alles erwähnt, ja. Genau. Und halt auch mit Bildern unterlegt, was halt in den Comics war und so. Und das war echt cool. Ja. Kann man also auch nochmal was raushauen. Okay, ja, ansonsten noch irgendwelche Erwartungen an 2016, was ihr unbedingt... Ja, wie die Kategorie Spiele und Filme hatten wir ja noch gar nicht, oder? Da gibt es ja auch einiges. Computerspiele, ja. Und, also, da ich sowas nicht spiele. Ja, aber Filme. Filme gibt es da zum Beispiel. Filme Star Trek, der neue. Da habe ich den Trailer in. Haben wir den Trailer bei Dings gesehen, ja. Als wir in Star Wars drin waren. Und ich muss sagen, sah auch nicht schlecht aus. Ist er auch wieder von J.J. Abrams, glaube ich? Nee, der ist von einem anderen. Der ist von ihm produziert, der steht als Produzent am Anfang, aber halt. Nee, als Producer, aber nicht als Regisseur. Too Fast, Too Furious, Mensch. Genau. Ach der, na gut, da fand ich die letzten Filme von denen eigentlich auch nicht so schlecht. Und Superman vs. Batman, da kam auch der Trailer und das sah auch ziemlich gut aus eigentlich. Der sah auch gut aus, das stimmt. Bei Star Trek hat man zu viel im Trailer gesehen und Filme, wo man zu viel im Trailer sieht, sind schon mal gefährlich. Wobei ich das meistens schon wieder vergessen das habe. Ich weiß nicht, dass es die gleichen Charaktere sind, aber. Das kann man allerdings nochmal lohnt erwähnen, dass natürlich die Star Wars Trailer, das waren Trailer, wie sie sein sollen. Sie haben quasi nichts verraten, sondern nur angedeutet. Und sie haben es auch echt geschafft, überall die Informationen zurückzuhalten. Ja, also wichtige Spoiler, ich wusste wirklich gar nichts, also von allen Sachen wusste ich wirklich gar nichts. Ja gut, ich habe auch, effektiv aufgepasst, bei Twitter nichts zu lesen und also wenn ich online gespielt habe, habe ich teilweise mit einem Auge links unten das Chatfenster zugehalten. Ja, ja genau. Ich habe das so mal ausgeblendet. Ja, spielemäßig auf jeden Fall Total War Warhammer. Richtig, kommt immer. Das wird natürlich sicher ziemlich cool. Von der Total War Reihe, wer die kennt, gibt es schon einige. Rome und die japanischen Sachen, Shogune, wie die heißen. Ne? Richtig. Genau, das hast du schon mal erwähnt, auf jeden Fall. Das wird fetzy. Und es gibt ja noch die beiden anderen aktuellen Warhammer-Titel, einmal Mordheim und Vermintide. Die sind ja beide draußen. Und da ist, ich sag mal, schon fast gesetzt, dass es dann neue Downloads geben wird oder Erweiterungen oder solche Geschichten. Also beide Spiele habe ich gespielt, jeweils auch 30, 40 Stunden. Mordheim ist auch schon draußen? Ja, Mordheim ist auch schon draußen. Echt? Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, das spielt man fertig und dann hat man quasi alles erreicht und ich will jetzt nicht die anderen Banden spielen, aber wenn dann im Laufe des Jahres irgendwie nochmal kleine Erweiterungen kommen, dann wird das nochmal für 16 Stunden rausgeholt. Was habe ich gespielt? Mordheim habe ich dir kurz gezeigt, ja. Vermintide habe ich dir zu spielen gegeben. Ja, genau. Du bist, glaube ich, gescheitert. Sie haben mich. Das stimmt, einfach nur Linksklick hat nicht geholfen. Nee, ab und zu muss man auch parieren mit dem Schild. Ja. Aber es ist auch höchst cineastisch und aufregend inszeniert. Es war schon sehr gut gemacht, ja. Gut, hätte ich durchaus normal gespielt. Also das Genre der Melee-Shooter war schon ziemlich da nieder. Mhm. Worauf ich noch warte, ist auch irgendwie ein vernünftiges Star Wars-Spiel. Also jetzt aus dem jetzigen Universum, jetzt nicht aus dem aus irgendwie den Old Knights oder sowas. Also. Battlefront ist ja. Battlefront war enttäuscht, hat gesagt. Ja, Battlefront ist super Sound, super Grafik, super Atmosphäre, aber das Spiel ist halt ein Ego-Shooter. Also es ist ein Shooter 10 gegen 10 oder so und auf so, 8 verschiedenen Karten. Es gibt keinen Kampagnenmodus, es gibt keine Werte von den, also es gibt Waffen, die Waffen haben Werte, die sind auch nicht ausbalanciert, davon mal ab. Und ansonsten rennt man halt durch die Gegend und ballert sich ja gegen das Erb. Also das ist halt, okay, macht ein bisschen mal Spaß, aber es ist natürlich kein Vergleich mit irgendeinem Rollenspiel oder sowas. Also, naja, aber selbst die Call of Duty Sachen oder so, da hat es ja irgendwie... Ja, selbst da hat es einen kleinen Kampagnenmodus und die waren teilweise auch nicht schlecht. Du hattest eine Kampagne und du hattest sowas wie, irgendwie, wenn du 100 Leute abgeschossen hast, durftest du dir ein anderes Ziel von drauf deine Knappe. Ja, das gibt's auch noch. Du steigst in XP-Level und dann kriegst du halt bessere Waffen. Nur gibt's dann so lustige Sachen, die Leute, die Special Edition haben, die haben von Anfang an eine Knarre, die mehr Schaden macht als das Blastergewehr. Mega. Also, Die haben vor Anfang an ein Ad-Ad. Die haben die Ad-Ad-Edition bestellt. Ja. Gut, ganz wichtig, wir kommen jetzt noch zur Verlosung. Zum Winter-OPC, zu den Weihnachtspreisen, die wir verlosen müssen, immerhin 15 Stück. Ja. Die schneiden wir beide rein. Wir hören mal, wer gewonnen hat. So, jetzt sind wir hier bei der Verlosung und haben für den Weihnachtspreis 18 Teilnehmer und 15 Preise. Ja. So, das heißt, du darfst Glücksfee spielen mit dem W20. Wir fangen an mit dem Engel-Grundregelwerk von Feder und Schwert. Ich freue mich schon. Das geht an die Nummer 10. Das wäre S. Droste. Genau. So, dann hätten wir noch ein weiteres Grundregelwerk, nämlich vom Finsterlande, das Steampunk-Rollenspiel aus, oder Steam-Fantasy-Rollenspiel aus Österreich. Ja. Sehr cool, habe ich das meiste von gelesen. Okay. So, ja, darüber darf sich freuen. Die Nummer 4. Das wäre Erhormel. Herzlichen Glückwunsch. Aus dem Dunstkreis der Dunslayer-Einreicher. Hat er jedenfalls im letzten Jahr, vermutlich mal in diesem Jahr ähnlich. So, dann haben wir von JC Games ein Leitregelwerk. JC Games, die unter anderem Space Pirates und das Weltenbuch machen. Das Leitregelwerk ist, glaube ich, so ein entschlacktes Space Pirates. Ja, also, okay. Da gibt es ganz viele Settings für, die immer so ein, zwei Seiten groß sind. Nettes Ding. Jo. Okay. Die Nummer 12. Das ist O. Sieger. Auch ein Siegertyp. Öfter gesehener Teilnehmer. Ja, auch hier herzlichen Glückwunsch. Dann von Pegasus ein Cthulhu-Grundregelwerk. Oh. Zum neuen Cthulhu. Ja. Ja. Sehr günstig, auch für 20 Euro mittlerweile erhältlich. Guck an. Das ist die Nummer 6. Das ist Michael Wuttke, AK Elfenwolf. So, dann haben wir es jetzt schon auf 14 reduziert und du hast noch keinen Reroll. Nee, das wundert mich auch gerade. So, dann. Normalerweise hätte ich schon 2. Sehr cool, das Ultima Ratio-Paket. Das sind insgesamt 4 Bücher vom Heinrich Tüfter Verlag. Ja, jedes kostet zwischen 10 und 13 Euro und das ist so ein kleines Science-Fiction-Rollenspiel. Also meiner Meinung nach, das System basiert auf dem W4, ist nicht so, ja, ist nicht jedermanns Geschmack. Okay. Meine auch nicht unbedingt. Aber die Hintergründe dazu sind eigentlich ganz cool gemacht. Ja. Die Nummer 5. Ja, den kann man also sehr empfehlen. Ich habe es schon auf Star Slayers verwendet. So, oh, cool. Das kriegt Christoph Weiß, AK Weylander, auch von Old Slayer bekannt. Genau. Bin ich auch gespannt, dass er anfangen kann. So, einmal noch, bevor wir zum W12 wechseln. So ist es. Und da hätten wir noch von Die Genesis In The Blood, das aktuelle Die Genesis Abenteuer. Ja. Die Nummer 7. Jawohl. Das ist C. Stoker AK Rorschach Hamster. Oh ja. Jedenfalls noch ein fleißiger Blocker. Blocker. Ja. Ein Blocker. So. Das geht ja richtig fluffig von der Hand hier. So, wir fangen an mit Nova Terra Superior. Müsste ein Abenteuerband für das Nova Science Fiction Rollenspiel sein, das jetzt nur noch 20 Euro kostet. Ziemlich dickes Ding, ja. Die Abenteuer haben so ein cooles Querformat. So manchmal so 3-4 Stück drin. Weiß nicht, ob das bei dem auch so ist, aber ich glaube, es ist der neueste oder der vorletzte Abenteuer. Ja. So, darüber darf sich jetzt freuen. Der Nummer 2. Weil wir das Ziel hinausgeschossen haben. Beim Rollenspiel zählen solche Würfel grundsätzlich. Okay, das ist D. Rogowski. Nova. So, dann haben wir noch reichlich Auswahl. John Wick's Play Dirty 1 und 2. Und zwar ist das gestiftet von Sphärenmeister, dem Online-RPG-Händler mit Spezialgebiet auf Indies und Kickstarter etc. Ja. Also da kriegt man Sachen, die man sonst nirgends kriegt. John Wick, das sagt mir doch mal irgendwas. Ist das nicht irgendwie auch ein... John Wick. John Wick ist auch ein Film mit Keanu Reeves, glaube ich. Ja. Also der Name klingelt bei mir. Ja, also... Und es ist ein erfolgreicher Rollenspielautor. Den spielt auch nicht Keanu Reeves. Also ich weiß nicht, ob es bei dir bei wegen dem Film klingelt oder wegen dem... Der Name... Play Dirty, ich überlege gerade. Du warst doch auf der Hannover spielt bei... dem, der das hier mit dem Träumen. Ja, genau. Schlafen, wie heißt es? Weißt du es gerade? Schlaf nicht. Mach die Augen nicht zu. Mach die Augen zu. Ja, so ähnlich. Ja, okay. Jedenfalls, ich meine, der hat davon doch auch was übersetzt. Kann sein, dass das Auszüge waren oder so. Und ist natürlich bei System Matters kommt John Wick auch mal oft vor mit irgendwelchen Thesen. Okay. Die sie besprechen. Ich glaube, meiner war trotzdem den Film. Ja, gut, dass ich so ausführlich dann. Ja, der Film geht auf jeden Fall. Ja, den kenne ich nicht, aber das ist auch egal jetzt. So, die Nummer 9. Die Nummer 9, das wäre es günster. Okay. Ja. Viel Spaß. So, dann haben wir aus dem Uhrwerk Verlag einen 15€ Gutschein für den Uhrwerk Shop. Oh ja, das ist doch mal nicht schlecht. Ja, ich glaube, die Versendung innerhalb von Deutschland, also. Muss ich jetzt aus technischen Gründen. Vielleicht ist das auch dieses Jahr anders. Ich habe das nur irgendwie im Tunnelhorn immer mitgelesen, dass sie aus rechtlichen Gründen eigentlich nicht nach Österreich versenden oder auch nicht oder tatsächlich nicht nach Österreich versenden. Okay, oder vielleicht steuerrechtlichen Gründen? Oder? Steuerrechtlichen Gründen, ja, irgendwas ist da. Und das wollt ihr jetzt aber demnächst ändern, dass das auch geht. Okay. So, die Nummer 3. Das ist P-Bock. So, dann haben wir von Ulysses Pathfinder Grundregelwerk als PDF. Oh ja. Die Nummer 8. Man kann uns berichten, wie viele Auflagen das sind. Das ist F. Wehner. So, was gibt's denn jetzt? Wir hätten noch Angebot von Erdenstern, Into the White. Das ist das letzte, ne? Also nicht das letzte, sondern das letzte Album. Nee. Ach nee, die haben ja schon wieder mittlerweile ein neues. Also es gibt ja jetzt sowieso eine neue Serie von Erdenstern, dieser Cage-Musik und danach kam dann noch Aqua raus. Und ich meine, es ist aber auch nicht das letzte Intro-Album gewesen. Das meine ich eigentlich, ja. Ich meine, es war das fünfte, aber gut. Ja. Ist auf jeden Fall... Also schöne Musik. Die Nummer 1. Das ist J. Köster. Ja. So, wir wechseln zum W10. So, wir haben noch von David Grasshofer ein signiertes Hörbuch Play Dirty. Er macht ja so eine Art Poetry Slam. Oder nicht genau was, aber halt mit Nerd-Themen. Und das Hörbuch dazu. Ja. Ich habe es schon auf YouTube gesehen, das ist schon nett. Anhören darf sich das, die Nummer 4. Das ist S. Moskala, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Möge er uns berichten. Ja, dann haben wir noch zweimal, also jeweils einmal, eine Anthologie Steampunk 1851 aus dem Artscript Verlag. Jawohl, hat 120 Seiten, sind 8 Kurzgeschichten drin. Mhm. Unter anderem hat man durchgeblättert von Marco Ansink. Der ist ja auch bei uns dabei, bei Fieberglas Träume. Ja, und der hat dieses tolle. Und auch bei Hot Talk. Also genau, und der hat auch seine eine tolle Steampunk-Hörspiel gemacht. Der kann schon ganz gut schreiben. Das war eine der Geschichten, die mir sehr gut gefallen haben. Mhm. Die ganz vorne bei mir standen. Ja. Ja, also die erste kriegt. Als Leseratte verdingen. Die Nummer 6. Das ist T. Sterzinger. Viel Spaß damit. Und die zweite. Jetzt. Kommt die Nummer 3. Das ist T. Gräser oder Gresser, aka Rote Baron. Ein Preis immer noch. Und zwar ein Magazin, die Exodus 33 von unserem Grafiker Timo Kümmel. Der hat uns unter anderem das Winter-OPC-Logo gezeichnet. Und das hat er wohl gestiftet, weil da quasi ein größerer Bericht über ihn drin ist, mit 20 Farbseiten seiner Werke und insgesamt sind da noch 10 Kurzgeschichten drin. Mhm. Also das Magazin kostet auch, hab ich nachgeguckt, irgendwas um die 12 Euro oder 13 Euro. Oh, scheint ein etwas wertigeres Ding zu sein. Sah auf jeden Fall ganz nett aus. Alles klar. So, die Glücksfee sagt, diesen Preis bekommt die Nummer 4. Das ist Karl Westerhoff. Ja. Ein fleißiger Blogger. Und ein Teilzeitheld. So, jawohl, dann haben wir alle 15 Preise verlost. Genau. Und wünschen den Gewinnern viel Spaß damit. So ist es. Ja, kurzer Hinweis. Wenn ihr das hört, haben wir das wahrscheinlich schon versendet. Also die Hinweise, wer was wohin gehen muss, an die Verlege. Allerdings werden wir die erst informieren, wenn sozusagen auch die anderen Preise informiert werden. Das kann natürlich noch ein bisschen dauern, weil das zieht sich ja üblicherweise bis in den ungefähr März rein. Mhm. Ja, muss erstmal Die Rohren drüber und dann kann Verlust werden. Ja, das werden wir sicherlich auch wieder hier machen. Dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss. Tschüss. Sehr gut. Ja, sehr gut. Dann können wir jetzt zum Star Wars Spoiler-Teil kommen und du darfst gnadenlos spoilern. Also alle, die jetzt sich nicht bespoilern lassen wollen, weil sie ihn noch nicht gesehen haben, haben eigentlich müssen... Also das ist die letzte Warnung. Wir müssen diesen Podcast eigentlich für immer und ewiglich ausschalten, aber... Also wenn ihr jetzt den Film noch nicht gesehen habt, dann... Dann ist es eh zu spät. Dann 1 Milliarde Dollar in den ersten 10 Tagen. Dann geht weiter DSA spielen. Ja. Also fangen wir nochmal an mit Sachen, die mir am Film nicht gut gefallen haben. Gegen Ende trifft sich ja dann der Widerstand. Gut, was der Widerstand ist, was die Republik ist, das wurde jetzt so die Tage irgendwie so mit so ein bisschen Hintergrundinfo geklärt, ja, dass man dann ein bisschen besser auf Spur kommt. Ja, das fand ich auch seltsam, dass es überhaupt was Unterschiedliches ist. Also. Ja, schon, aber du meinst... Wird erklärt, ich fand die Erklärung auch super, auch bei den hier bei der Thrawn-Geschichte war das ja auch, es gab die Republik, die hatten halt ihre Truppen und alles, aber irgendwie gerockt haben Leia und ihre Crew und Leute, die mal einen Fit gemacht hat. Mhm. Die waren halt trotzdem noch agiler als irgendwie die Republik an sich. Egal. Nein, weil was mir nicht so schön gefallen hat, da war dann zum Schluss die Einsatzbesprechung mit dir, wir ziehen jetzt los und machen die Starkiller-Basis kaputt. Und das hat sich angehört wie so eine Gruppenbesprechung in der WG. Jeder darf sich hinstellen und was sagen und am Ende sagt der Pilot, ja okay, also, hauen wir los. So ist das, wenn wir Warhammer 40k spielen. Es hat so diese normale Einsatzbesprechung gefehlt. Da ist so ein älterer Typ und er sagt, was machen wir? Da ist der Todesstern, wir greifen an. Oder Mon Mothma stellt sich hin als Lichtgestalt und erklärt und dann in die Details geht sie gar nicht, sondern sagt, hier, Admiral Akbar, erklär mal. So. Gut, Admiral Akbar war auch da. Ich glaube, dass das war. Ja, aber... Ja, ist ja, der Fischkopf, ne? Auf jeden Fall irgendwie, ja, was machen wir? Ha, ja, nee, wir gehen rein. Okay, wir gehen rein. Okay, wir fliegen hin. Ja, nee, wir nehmen nicht eine Einsatzgruppe mit Rebellenkommandos mit... Nein, Han Solo und zwei Kumpels fliegen rein und schalten den Generator aus. Also ich... Das war mir ein bisschen zu holprig. Ja, also das war so, ging so ein bisschen in Richtung Kopie halt von Episode 6. Mit dem Vorauskommando, dass den... Ja. Also ja. Es gab aber eine Erklärung, wieso sie die beiden reingeschickt haben. Ne? Weil das war ja die Tatsache, dass das einzige Raumschiff, was da durch den Schild kommt, ist der Millennium Falcon, weil sie ja quasi mit Überlichtgeschwindigkeit auf das Ding zufliegen müssen. Und also, was ich sehr interessant finde, aber... Sie hätten nochmal 10... Gut, sie hätten natürlich doch mal da das Schiff nochmal vollpacken mit 20 Rebellensoldaten oder sowas. Richtig. Ne? Aber, ja, das stimmt. Aber geflogen oder fliegen müssen hätte ihn dann trotzdem Han Solo und Chewbacca und die wären dann trotzdem auf der Basis gewesen. Richtig. Und sie wären dann mit Sicherheit auch nicht im Raumschiff geblieben. Also das war mir so ein bisschen negativ. Ansonsten, großartiger Film. Die Lichtschwertkämpfe waren grandios und irgendwie wurde kritisiert, ja, sobald du die Macht erfährst, kannst du dann auf einmal Lichtschwert kämpfen. Die Gute hat ja schon vorher mit ihrem Kampfstab gekämpft. Erstens das und zweitens hast du halt auch gesehen, dass sie ja nicht... als sie gegen Kylo Ren gekämpft hat, dass sie nicht besonders geschickt gekämpft hat, sondern quasi mit Wut und Zorn auf ihn draufgehieben hat. Und er war verletzt. Das hat man auch nochmal herausgehoben. Richtig. Also das fand ich, hat man sehr gut gesehen. Also es war sehr gut choreografiert, fand ich. Ja. Richtig. Ansonsten, wenn die Macht war, wenn sie sich bewegt hat, vor allem, du meintest, Szenen ausgespielt gegen Ende hin. Ich dachte ja irgendwann, so, jetzt kaputt, jetzt ist Film vorbei. Aber dann haben sie quasi den Teil mit Luke noch mit in den ersten Teil quasi gepackt. Mhm. Und das war am Ende wunderbar langsam. Dann klettert sie da hoch, dann sieht sie ihn und dann hält sie ihm das Lichtschwert hin. Und das fand ich eine wunderbar intensive Szene. Das war gut gemacht. Und ist sie eine Skywalker? Ja, sicher. Ja, es gibt ja drei Möglichkeiten irgendwie, ne? Also ich kann auch verschiedene sagen. Die erste Möglichkeit ist, sie gehört zu keinem bekannten Charakter. Ja. Durchaus möglich. Die andere Möglichkeit ist halt, sie gehört zu Skywalker, also ist ihr Vater, wer ihr Mutter ist, keine Ahnung. Und die vierte Möglichkeit, die dritte Möglichkeit, die halt immer noch kursiert, ist, dass sie die Tochter und halt von Han Solo ist, also die, die Schwester von Kylo Ren halt. Genau. Das sind so einige Hinweise darauf. Da wurde auch immer gesagt, dadurch, dass ja Star Wars eigentlich eine Familientragödie ist, selbst wenn man die ersten drei Teile hinzunimmt und es ja immer irgendwie um diese Familien geht, ja, ne? Da ist also eine ganz besondere Frage. Scheidet die Möglichkeit wahrscheinlich, dass es irgendeine vollkommen Fremde ist, also die Eltern vollkommen fremd, scheiden die Möglichkeit vermute ich mal aus. Dann bleiben noch die anderen beiden übrig. Genau, dann ist natürlich die ein oder andere Reaktion von Han und Leia erstmal schwer zu erklären. Andererseits ist halt die Frage, ob Leia das irgendwie geheim gehalten. Sie haben sich ja offenbar getrennt. Und also vom Alter her ist es ja wohl auch so, ich habe ein bisschen was gelesen, weil mich genau die Frage da interessiert hat, und dass Kylo Ren wohl so 30 sein soll und sie halt 19. Mhm. Also schon ein deutlicher Altersunterschied. Ja. Und bei Kylo Ren war es ja irgendwie so, da ist er zu Luke in die Ausbildung. Richtig. Und irgendwann ist er dann zur bösen Seite irgendwie, wie das genau war, weiß ich nicht, ist er dann weg. Ja. Und das war aber schon, als er quasi jung war. Also zu dem Zeitpunkt war das Mädel auch, also vielleicht ein Baby noch, also zumindest sehr klein. Also durchaus möglich, dass sie da vielleicht so klein war, als sie auf dem Planeten ausgesetzt wurde, dass sie... Das hat man auch gesehen, dass sie da noch... Richtig, da war sie, weiß nicht, 5 oder 6. Ja gut, da hätte sie vielleicht vielleicht noch ihre Eltern erkennen müssen, also dass das Han und Leia sind. Ist halt die Frage, ob Leia und Han da schon getrennt waren, ob es vielleicht nur Leias Kind ist, etc. Genau. Ja gut, also auf jeden Fall... Das könnte zum Beispiel auch sein, außerdem darf man nicht mal vergessen mit der Macht... Wenn Luke sie dahin gebracht zum Beispiel, ihr Gedächtnis gelöscht oder sowas, mit der Macht auch alles möglich. Richtig. Also gibt es viele Varianten. Und Kylo Ren hat zum Beispiel gestutzt, als er gehört habe, und das Mädchen. Ja, und Geschwisterkampf ist natürlich für so eine Trilogie doch immer was... Da finde ich vergessen, im Expanded Universe waren es ja halt die Solo-Zwillinge. Genau, da waren es. Das könnte gut sein, dass sie das halt wieder aufgegriffen haben. Und auch im Extended Universe, meine ich, war es so, dass einer davon abgedreht ist. Ja, also einer ist abgedreht, Han Solo ist abgehauen. Ja, das haben sie, auch wenn das nicht mehr existiert. Ich sag, das ist die Tochter von Luke. Boom. Ja. Wen wird Benicio del Toro in Teil 8 spielen? Benicio del Toro spielt im Rebellenteil mit, dachte ich. Im Rebellenteil? Es kommt doch jetzt erstmal der Zwischenfilm. Benicio del Toro? Ne, spielt in Episode 8 mit als Bösewicht. Als Bösewicht. Achso. Okay. Aber der Prequel kommt jetzt erst, aber der spielt ja vor dem vierten Teil, also vor Episode 4. So. Richtig. Der kommt quasi nächstes Jahr und dann in 2 Jahren. Aber nochmal Kritik. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass einige mutmaßen, dass er tatsächlich General Thrawn hier aufgegriffen wird. Ich war vorhin beim Supermarkt und dachte, wenn du Matt Mickels blau anmalst und ihm eine weiße Gala-Uniform stickst, dann sieht er aus wie Großadmiral Thrawn. Ja, aber mit Benicio del Toro würde es eh nicht funktionieren. Ich glaube, die beiden zusammen noch gecastet, das wäre auch toll. Richtig. Auf jeden Fall nochmal Star Wars, was ich großartig fand. Star Wars war immer die Vater-Sohn-Geschichte. Und die Episode 4, 5, 6 war ja die Heldenreise von Luke, der dann quasi loszieht, um dann letzten Endes quasi gegen seinen Vater anzutreten, sich während der Zeit aber auch immer seinem Vater weiter annähert. Also er bekommt die schwarze Kleidung, er bekommt die mechanische Hand, er kreiert sein eigenes Lichtschwert und löst sich von seinem Vater und besiegt am Ende seinen Vater. Und als man klein war, konnte man sich halt in die Luke-Rolle hineinversetzen. Wie kann ich meinen Vater töten? Jetzt, wo du groß bist, kannst du dich in die Darth Vader-Rolle versetzen. Nee, jetzt, wo ich groß bin, kann ich mich in die Han Solo-Rolle versetzen. Ja. Han Solo zieht los, um seinen Sohn zu holen, der böse geworden ist. Und als er am Ende das Lichtschwert in den Bauch kriegt, ist er natürlich erstmal sauer. Aber wenn das irgendein Idiot gewesen wäre, hätte Han Solo noch seinen Blaster gezogen und ihm zwischen die Augen geschossen. Aber weil das sein Sohn ist... quasi streichelt er ihm noch übers Gesicht, weil er eigentlich erfüllt ist von Trauer über den Verlust seines Sohns. Ja. Und die Szene, die fand ich sehr tragisch. Nicht, weil Han Solo gestorben ist, sondern wenn man erwachsen geworden ist und wenn man Kinder denn hat, ihr seid draußen, quasi die Angst, wie sich das eigene Kind entwickelt. Oder wenn dann das eigene Kind quasi böse wird oder Verbrecher wird oder sonst was. Da ist jetzt FC Bayern steht oder DSA spielt. Quasi die Realversion der dunklen Seite der Macht. Ja. Wie kommt man damit klar? Und Christoph, du meintest ja, im Kino war klar, als Han Solo auf die Brücke getreten ist, war klar, er kommt von der nicht mehr runter. Das ist eine Star Wars-Brücke. Genau. Ja, für einige war ja schon der Spoiler, hier, Tui, nimm du mal den Knopf. Auf jeden Fall eine sehr emotionale Szene und diese Vater-Sohn-Machtgeschichte jetzt durch das Alter der Zuschauermassen sehr gut gemacht, das auf die Seite des Vaters zu drehen. Genauso wie mit Luke, als er dann Rey sieht. Deshalb meine ich, Rey ist seine Tochter. Seine Augen, die waren ja voll mit Tränen, voller Trauer. Achso, ich dachte, das wäre von seinen Drogen. Nee, ich glaube, das ist von seinem Schuldgefühl. Dass er seine Tochter da Harry Potter-mäßig. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das entwickelt, weil das, genau, die Mystik ist halt wieder zurück. Das wäre so die Überschrift, die mich den ganzen geben würde. Und wie zum Fuck haben die das nicht gefunden? Das müsste doch mit Lukes Pfote irgendwo auf dem Gasriesen Bespin liegen. Ach so. Ja, gut. Meinst du, das soll das gewesen sein? Na, wie es kommt das nicht? Es hat ja quasi die Erinnerung. Es hat sie ja gerufen. Richtig, das Schwert hat sie gerufen. Aber wie kommt es zur Frau mit der Brille? Ja, gut. Er hatte doch ein Lichtschwert am Ende vom sechsten Teil und. Nein. In der Stadt in den Wolken geht Luke zu Darth Vader, um mit ihm zu kämpfen. Darth Vader kloppt ihm die Hand ab und die Hand mit dem Lichtschwert fällt in den bodenlosen Schacht. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Die Hand war da auch drin, oder was? Nein, die Hand war nicht drin. Aber das ist in Episode 5 passiert. So, das war das Lichtschwert, was er von Obi-Wan bekommen hat. Das, womit Anakin Skywalker rumgelaufen ist. Das soll das gewesen sein? Das ist das silberne Lichtschwert, was am Kopf diese zwei kleinen Bögen hat. Aber ja, ist die Frage, es sieht so aus, aber ist doch die Frage, soll es das gewesen sein? Lichtschwerter sehen immer identisch aus. Also, sie sehen unique aus. Jedes Lichtschwert ist nicht einzeln. Ich glaube, da hast du recht, das habe ich auch so gelesen. Aber wenn ich das richtig erinnere habe, dann sammelte sie doch auch so Artefakte, oder nicht? Gut, also im Gasriesen irgendwas rauszuholen, ist ziemlich schwierig. Also. Außerdem war sie klein und orange statt grün. Das ist quasi die weibliche Version des Yoda. Die hat sowas. Nee, die Version des Yodas wird Luke jetzt im nächsten Teil übernehmen. Weil er Rey die lebendige Macht erklärt. Deswegen war sie an diesem Teil offen und. Also erstmal die Frage, gut, ist eine Art Artefakthändler. Aber das mit dem Lichtschwert und quasi, da ist so eine Art Machtgedächtnis. Und sie erlebt ja dann quasi Visionen von Luke. Ja, genau. Wobei, das muss ja nicht zwingend vom Lichtschwert ausgehen, sondern das kann ja natürlich auch von der Macht an sich ausgehen. Korrekt. Ja. Also, das fand ich schon cool gemacht. Hatte auf jeden Fall was. Mhm. Und so die Macht benutzen tut sie ja eigentlich nie. An keiner Stelle im Film. Na doch, sie benutzt erstmal die Macht, um James Bond zu sagen, dass er sie losschneiden soll. Stimmt, ja doch. Ja, ja. Dann das benutzt brauchst du mal ein paar Anlaufversuche, aber dann benutzt sehr lustige Szene übrigens. Sehr entspannte Szene. Dann benutzt sie die Macht, damit das Lichtschwert ihr in die Hand fliegt. Ja. Und nachher, wenn sie kämpfen, benutzt sie irgendwie die Macht, um ihren inneren Ruhepunkt zu finden. Ja. Aber durchaus das, was sozusagen auf dem Talentbaum ganz vorne steht bei die Kleinigkeiten. Die sich halt mal eben von ihren 20, 30 Erfahrungspunkten kaufen kann, wenn sie halt Han Solo kennenlernen. Sehr geil an Chewie und Han Solo, wo sie, genau, wenn das Imperium ankommt und die Bude von der Relikthändlerin kaputt schießt, dann laufen ja Chewie und Han Solo raus und Han Solo schießt dreimal und drei Stormtrooper fliegen weg. Und dann habe ich so gedacht, das sind so zwei Max-Charaktere, das sind so zwei Level 40-Typen. Die kommen raus und die Stormtrooper, die machen denen gar nichts mehr. Du weißt, die können alles wegschießen. Rey und Finn, die müssen da rumkriechen, um irgendwas gebacken zu kriegen. Aber wenn Han Solo und Chewie, das sind die beiden gemaxt-levelten, die kriegen alles hin. Du kannst ja bei Star Wars, beim neuen Rollenspiel, auch deine Ausrüstung individualisieren, also auf Plustern sozusagen. Und Chewie... Bowcaster? Genau, der Bowcaster. Der schießt wahrscheinlich den Panzer weg. Der ist eindeutig, hat er ein paar gute Sachen da drauf gelegt, gekriegt. Ja, das finde ich auch sehr cool. Und ein Indiz, was noch angeführt wurde, wieso Rey vielleicht die Tochter von Han Solo ist, ist, weil sie mit dem Millennium Falcon so klarkommt. Stimmt. Und weil sie sich sofort mit ihm versteht. Nein, Luke Skywalker konnte auch Sachen reparieren. Und Anakin Skywalker auch. Anakin Skywalker ist aber auch, sollte man bedenken, ist aber auch der Vater von Leia. Richtig. Und deswegen kann das auch über diese Linie entstanden sein. Das heißt, das ist kein Argument für Luke. Und Luke konnte so gut Sachen, also das wurde nicht so oft gezeigt, dass er so gut was zu reparieren. Das ist eher so Anakin's Ding gewesen. Also ich würde eher die andere Variante vermuten, weil vom Dramatischen her auch wäre. Also hier, ich kann nur meinen Cousin nicht umbringen. Also mein Cousin kann ich auf jeden Fall umbringen. Aber irgendwie, gut, wir reden hier aber von normalen moralischen Maßstäben. Aber meinen Bruder umzubringen wäre für mich doch auch dann schwieriger. Ja, das ist ja auf jeden Fall, also von der Geschichte her, wenn das der Bruder wäre, wäre das auf jeden Fall spannender. Ja, das kann jeder so. Das kann man hier ausbauen. Also ich glaube nicht, dass Luke so eine große Rolle noch kriegen wird. Also gut, das ist jetzt Mutmaßung, aber du hast schon gesagt, wie Yoda, ja. Genau. Also ich meine, er macht den Yoda. Und mit wem ist Yoda verwandt nochmal? Yoda ist mit sich selber verwandt. Vielleicht ist Yoda ja ihre Mutter. 900 Jahre, du bist. Wer sagt denn, dass Yoda ein Mann war? Hätten wir das endlich auch geklärt. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, die hat mich rausgebracht. Ja. Loben wir nochmal das X-Wing-Geschieße. Nicht das X-Wing, der X-Wing. Achso, man weiß ja noch nicht. Also, Disney-Lucas-Film. Es gibt so eine Auflistung an Disney-Charakteren und wie oft die aus dysfunktionalen Familien kommen. Wenn du die komplette Disney-Geschichte nimmst, entweder die Leute haben keinen Vater oder sie haben keine Mutter oder sie haben beides nicht. Ja, und da passt original... Ne? Richtig. Egal, ob du Pocahontas nimmst oder Ariel. Du kannst jetzt Finn nehmen, der gar keine Eltern hat, weil er von den Roten Khmer ausgebildet wurde und hier am Anfang geklaut wurde. Der könnte der Sohn von Lando Calrissian sein oder von mir aus von Han Solo. Rey hat irgendwie wahrscheinlich auch keine Eltern oder höchstens... Oder höchstens Han Solo und Leia Organa. Oder Luke. Kennt sie auf jeden Fall nicht, das stimmt schon. Ach genau, was ich eigentlich sagen wollte. Ich glaube, Kylo Ren ist so, wurde ja gesagt, im Film wurden diverse Sachen eingebaut, die so diese Fan-Teaser sind. So wie diese kleine Drohne, die gefunden wurde, als er da irgendwie im Millennium Falcon aufräumt oder das Schachbrett oder solche Geschichten. Und es gab ja den inhärenten Hass auf Anakin Skywalker in Episode 1, 2, 3. Vor allem in 2, 3, dass du so einen bekloppten Jugendlichen hast, der mit seinem Lichtschwert rumspringt. Und Kylo Ren ist ja quasi der junge Anakin Skywalker, der sauer ist. Und wenn er sauer ist, macht er mit seinem Lichtschwert Sachen kaputt, der genauso aussieht wie so ein 18-Jähriger, der sein Latte Macchiato nicht heiß bekommen hat. Der soll ja nicht der Darth Vader sein. Darth Vader war ja ein komplett anderes Charakter. Das ist völlig richtig, genau. Der ist quasi so die Hommage an die Fans mit so, da ist Anakin mit seinem roten Lichtschwert und der kriegt aufs Maul. Und ihr könnt dabei zugucken. Ja, das ist eine nette Theorie. Ja, auf jeden Fall finde ich sehr cool, dass du halt quasi einen Kult um Darth Vader hast, die quasi ihn in irgendeiner Form als Heiligen verehren. Weil in der Gedankenrückblenden-Szene steht da in der Mitte Kylo Ren und der hat um sich herum so 5-6 Schergen in schwarzen Klamotten. Richtig. Und er ist der Einzige mit Lichtschwert. Aber es gibt noch jemanden Er hat XP ausgegeben. Genau. Es gibt auch noch einen weiteren mit einer Lanze. Es gibt einen mit einer Lanze. Mhm. Ah, dann ist weder noch Luke, sondern sie ist das Kind von so einem Typen da, dem Kumpel von Kylo. Ja, andererseits, sie war ja schon mit 5 auf dem Planeten, also von daher, ja, man muss mal abwarten, was da rauskommt. Wie soll ich den besten Kumpel von meinem Vater umbringen? Ja, und was sagt ihr zu Snoke? Mein Bruder... Wie groß ist Snoke wirklich? Ich sage 30 cm. Also groß wie Gollum, denke ich mal. Ne? Mein Bruder hat die Theorie eingebracht, Darth Sidious, hier, Kanzler Palpatine. Ja, das habe ich auch schon gesehen auf YouTube. Er konnte Leben erschaffen und hat sich selbst da quasi, ja. Also, dass es nicht Palpatine ist, sondern Palpatins alter Meister. Genau. Ja, die andere als Palpatine habe ich, glaube ich, auch schon gehört, aber halt hauptsächlich als Palpatins Meister, weil der ja beschrieben wird, er kann Leben erschaffen oder er hat das Leben überwunden oder irgendwie so wird er eingeführt. Ja. Also hätte was. Beide Versionen hätten was. Auf jeden Fall Bösewicht. Und es ist ja, also ich sage mal, Star Wars klassisch, die hatten ja den Imperator damals auch in Episode 5, war ja auch nur als Hologramm. Auch mal. Und aufgetreten ist er dann auch erst in 6. Richtig. Was übrigens natürlich auch cool wäre, wenn er wirklich so riesengroß ist. Das wäre so gesehen auch eine Überraschung. Ja, spielt eigentlich nichts gegen, dass es mal Alien-Rassen gibt, die ein bisschen größer sind als normale Menschen, ne? Im Star Wars-Universum auf keinen Fall. Ich hätte jetzt gesagt, die Grenzen der Physik und des Blutdrucks, aber. Ja, ansonsten. Der schneidet sich sonst beim Rasieren und dann kommt das dann mit 8 Bar raus. Ansonsten hätte ich jetzt die Quadratkubikriege erwähnt, aber. Ja, gut, so 3-4 Meter sollten immer drin sein, oder? Ja. Ja, gut, aber ist ja doch deutlich größer. Aber das ist dann von fast wieder hier Rise of the Rune Lords Verhältnisse. Ja. Von Pathfinder. Also, jedenfalls, ich bin da sehr gespannt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass noch Brienne von Tarth noch zurückkommt. Ja, die ist auf jeden Fall dabei, das weiß man schon. Das weiß man schon? Ja. Weil die wurde ja gesagt, irgendwie, wir schmeißen sie in den Müllschacht oder so. Also die kommt bestimmt. Ach, war sie die der Stormtrooper oder? Sie war Captain der Silberne. Der polierte Stormtrooper. Der polierte Stormtrooper. Eigentlich eher Kopfgeldjäger so ausgesehen oder so. Nee, ich glaube, sie ist so quasi angedacht, dass sie die Boba Fett-Rolle hat. Dass sie so halt der Superbösewicht ist, der so ein bisschen Attacke macht. Ja, halt nicht als Kopfgeldjäger, sondern halt als Hörer oder als individualisierter Stormtrooper sozusagen. Richtig. Ja, und wird wohl auch die Maske abnehmen. Und Benicio del Toro, ich sag's gerne nochmal. Matt Nichols. Apropos Maske, also ich muss sagen, die Maske von Mr. Randy fand ich ja ziemlich, ich sag mal, mittelmäßig. Die hat mir nicht gefallen. Also die Maske oder als er sie abgesetzt hat? Nö, nee, die Maske. Also ich finde die irgendwie ein bisschen fand sie schon cool. Das Lichtschwert finde ich auch. Das Lichtschwert mit dem Parierstangen. Da kann ich noch was zu erzählen. Da muss ich mal an den Kronleuchter denken. Ne? Ja, da hast du auch nicht Unrecht, weil das hat ja geflackert. Und zwar deutet das auf Folgendes hin, dass er es nämlich, also Sis können wohl ihr Lichtschwert. Das wird ihnen immer von ihrem Meister gebaut und die sind dann halt so weit in der Lichtschwerttechnik, weil so roten Kristalle besonders schwierig sind. Ja. Und die kann man halt erst, wenn man da sehr weit fortgeschritten ist, halt bauen. Und wenn man es halt nicht richtig baut, dann flackert das so. Und sein Schwert hat ja auch geflackert. Richtig. Und was darauf hindeutet, zusätzlich zu dem, dass ja auch Snoke gesagt hat, dass er mitgenommen werden soll, damit seine Ausbildung beendet werden kann, dass er halt auch noch mittendrin ist. Auf seinem Pfad zum Bösen. Richtig. Und erst jetzt, wo er sozusagen seinen Vater getötet hat, offen dafür ist, endgültig auf die Seite des Bösen zu treten. Also jedenfalls, dass auch das Lichtschwert ein Hinweis darauf ist, weil das halt flackert. Also ich würde hier mal eine Wette abgeben, dass er noch zur guten Seite kommt. Ja. Vielleicht nicht in Teil 2, aber ja, in Teil 3. Genau. Erstmal muss er richtig böse werden, um gut werden zu können. Ja. Das ist... Dann stelle ich mir das Weihnachtsessen voll mega vor. Wenn er links oder rechts von dem leeren Stuhl für Han Solo sitzt. Oder er rettet noch irgendwie in das Leben und stirbt dabei heroischerweise, aber seine letzte Tat wird dann eine gute sein. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das wäre dann auch typisch Hollywood. Ja. Rettet irgendwie seine Schwester vor dem Imperator oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Vor Benicio del Toro. Das ist Lukes Tochter. Ja, darf er ja. Darf er auch die retten. Wir sind gespannt. Fassen wir es mal so zusammen. Ja. Also es wurde wenig erklärt, es wurden einfach Begriffe in den Raum geworfen. Genau. Ich glaube zum Beispiel Christoph hat das sehr enttäuscht, der hat ja irgendwie hinterher gesagt, ich bin fertig mit Star Wars. Er hat das am nächsten Tag wieder relativiert, aber ich meine Folgendes. Genau diese Art Erklärung, sodass ich jetzt weiß, was ist in den letzten Jahren passiert, genau das will ich ja von Star Wars nicht wissen. Ich will genau nicht, dass mir dieser Film zu viel zeigt und erklärt und erzählt. Drei Filme noch vorher machen. Dann, also. Ja, genau. Also das erlese ich mir gerne im Zwischenkontext, aber genau das, den Fehler, den sie bei Episode 1 bis 3 gemacht haben, haarklein zu erzählen, ja, wie wird denn aus dem kleinen Jungen jetzt so ein fieser böser Darth Vader, ja? Darth Vader von Episode 4 bis 6 ist ja absolut ernst zu nehmen und so, ja, aber ich möchte ja auch nicht wissen, was weiß ich, was hat Oliver Kahn, wie hat er die Bälle gehalten, als er 8 war? Da hat er wahrscheinlich auch 5-mal daneben gefasst, ja? Also, sprich, ich muss ja nicht wissen, wie ist der Torwart-Titan zum Titan geworden, sondern, oder wie ist halt der Darth Vader zum Darth Vader geworden, sondern ich muss Darth Vader sehen. Das davor, das entwertet ihn ja nur. Und genau den Fehler haben sie nicht gemacht, meine ich, dass sie halt versucht haben, zu viel zu überzuerklären, sage ich es mal so. Zu entmystifizieren. So, ich habe die Macht, also habe ich ein Midichlorianer-Level von 4000, mindestens. Mindestens. Mein Heimtest hat gesagt 4200. Richtig. Genau, das ist halt totaler. Ja, also ich habe ja eine WhatsApp-Gruppe von meinem Tabletop-Püppchen-Club, da waren auch einige mal schlecht. Wenn man sich dem Ganzen mal von einer Meta-Ebene nähert, dann, du hast Episode 1, 2, 3, du hast 4, 5, 6. Kann Episode 7 besser sein als 4, 5, 6? Nein. Wäre sehr, sehr schwierig, ja. Wäre sehr, sehr schwierig. Kann es besser sein als 1, 2, 3? Locker. Ja. Also, Episode 7. Kann es schlechter sein als 1, 2, 3? Wäre möglich. Naja, es wäre möglich gewesen, aber gefühlt ist er besser als Episode 1, 2, 3. Wenn sie einfach mal Star Trek stattdessen gezeigt hätten. Also für den Star Wars-Fan natürlich wäre das schlechter gewesen. Wobei man das auch das relativieren muss. Wenn jetzt zum Beispiel jemand siehst, der jünger ist, der jetzt 7 gesehen hat und dann 4 guckt. Ich bin mir nicht sicher, ja, das ist ob der sagt, 4 ist besser als 7. Wir haben zuerst die 4, 5, 6 gesehen und haben dann so viele Jahre damit gelebt. Nee, ich habe zuerst 6 gesehen, als ich klein war. Dann habe ich 5 gesehen, dachte ich, wow, wie geil muss 4 sein. Ja, also es gibt tatsächlich Einzelne, die auch sagen, dass sie 7 besser finden als 4. Aus heutiger Technik-Sicht könnte ich das auch problemlos so sagen, aber halt vom Kult her oder von dem, was ausgelöst hat, ist halt 4, 5, 6 halt unschlagbar. Wenn es schon die beiden Filme vergleicht, dann müsstest du so vergleichen, du hast noch nie einen Star-Wars-Film gesehen und siehst 4 und du hast noch nie einen Star-Wars-Film gesehen und siehst 7. Genau. So. Es ist die Frage, das ist wirklich sehr schwer zu bewerten. Sehr, sehr, sehr schwer. Und da kommt, ob du dann wirklich sagst, das kann ich mit meinem Vierjährigen schon gar nicht mehr ausprobieren. Der hat schon so auf den Angriff auf den Todesstern gewählt. Der kannte mit 3 schon AdAds. Ja. Ja. Also ich muss aber sagen, ich finde auch die Darstellerin, also so Darstellerin, Ren und Finn, ich weiß nicht, wie die heißen, keine Ahnung, muss ich mal gucken, wie die Schauspieler heißen. Sie heißt Boyega und sie ist in jedem Damenmagazin, was meine Freundin gerade hat. Okay. Das Schärfste ist, wenn du momentan ProSieben anmachst, kommt eine Werbung von Max Factor für einen Augenlidschatten. Star Wars Edition. Von Captain Farsmark. Ob du die zur hellen Seite oder zur dunklen Seite willst. Und also, wie gesagt, großartige Darsteller. Also wenn ich das mit Caden Christensen vergleiche, in 1 bis, nee, der war ab 2 erst dabei. Also, oh Gott. Ja, wobei also, das glaube ich, fairerweise muss man sagen, dass das nur ganz wenig an ihm liegt. Oder nur teilweise an ihm liegt. Also, meinst du, er wurde dazu gezwungen, Preise zu spielen? Oder? Ja. Nee, ich glaube, er war es einfach nicht gewohnt. Also, es gab so ein Making-of. Ich habe alles. Ich sag nur Star Wars YouTube halt. Ne? Du hast jedenfalls, das ganze Internet. Ich habe alles gesehen. Jedenfalls soll er die Bar-Szene geliebt haben, weil das die einzige Szene war, wo mal alles echt war. Und sonst haben die ja quasi nur vom Greenscreen gespielt. Und das ist natürlich auch schwierig und macht vielleicht auch wenig Spaß, ganz einfach. Ne? Also ich denke, vielen, vielen Schauspielern, die mögen das einfach, wenn sie mit jemandem agieren können und wenn sie dann die ganze Zeit alleine stehen und irgendwas darstellen. Die Emotionen bei denen irgendwie viel besser rübergekommen sind, bei den beiden zum Beispiel. Aber das liegt doch aber auch an den platten Dialogen. Weil als bei ihm. Ja, ja gut. Ja. Ich habe mal mir die Second Unit Sachen... Also gerade bei ihr fand ich das echt in dem Endkampf und wie sie da den, was du schon gesagt hast auch... Ja. Da sieht man wirklich, dass sie mit gut kämpft. Also das genau, ja, das sieht man zum Beispiel auch sehr gut. Also ich hätte mal den Second Unit Podcast, die jeweils jede Episode in 2 Stunden sozusagen drüber erzählen, beziehungsweise eine Stunde davon wüst beschimpfen. Also ich habe meinen Spaß jedenfalls gehabt. Und da wird es halt auch nochmal betont, wie schlecht eigentlich diese Dialoge ist und dass George Lucas eigentlich bei Episode 4 bis 6 hat er auch vieles selber nicht gut gefunden, aber auch reichlich Kritik halt noch gekriegt, dass es besser ist. 5 und 6 hat er hatte seine Regie geführt. Ja, trotzdem hat er sie geschnitten und so weiter. Und er hat jedenfalls hat er viel Kritik von außen heran, wurde an ihn herangetragen, was er halt besser machen kann, etc. Und bei Teil Episode 1 haben die Leute einfach nur gesagt, so ein bisschen wie bei der Hobbit, machst du super. Keiner konnte ihn mehr kritisieren, sozusagen. Und egal, was der für Morks reingebracht hat, ja, oder überleg dir mal, wie oft die Drehbücher überarbeitet wurden von Star Wars 4 bis 6. Ja, und das Episode 1 ist, meine ich, der erste Entwurf. Sehr gut. Da merkst du auch, dass die. Da fehlt. Man hätte was draus machen können, sogar ganz viel, aber da fehlt halt auch ganz viel. Also, Episode 1, 2, 3, was ich grandios finde, ist dieser ganze Teil mit Fall der Weimarer Republik und Aufbau des Imperiums. Also dieser ganze Politikteil, den alle schrecklich fanden, den fand ich persönlich großartig. Der ist teilweise, finde ich den auch gut, aber er ist unheimlich langweilig gemacht. Und wenn man mal genau nachdenkt, was der Sinn dahinter ist, das wird halt in Second Unit auch nochmal aufgedröselt. Was ist das eigentlich für ein Konflikt, bei dem das losgeht? Warum ist er da? Und was macht der für einen Sinn? Also zum Beispiel, was hat die Separatisten, was haben die überhaupt für Ziele? Warum machen die das? Da wirst du ganz schnell so, eigentlich ist es nicht klar. Ja, sie kämpfen gegen die herrschende Macht. Ja, aber warum? Genauso wie, das ist ja quasi, ich vermute mal, dass sie sich stark daran orientiert haben, am Widerstand im Zweiten Weltkrieg. Ja, aber in der Zeit ist ja da eine Demokratie und kein Imperial, ist ja nicht das Imperium, sondern ist ja die Zeit der Republik. Also, achso, du meinst jetzt bei Teil 7, meinst du jetzt? Nee, ich meine jetzt direkt bei Teil 1. Die Separatisten, die separatistischen Systeme, die keinen Bock mehr haben auf die Galaktische Republik. Ja, weil sie zu viel Steuern zahlen müssen. Zum Beispiel. Ja, aber da, genau das kommt trotzdem nicht. Weil sie keine Lust haben, irgendwelche defizitären Planeten zu retten. So, ja gut, ach, den Film habe ich einmal halb gesehen. Warum? Ich dachte, du meinst jetzt diesen, warum die Rebellen in Teil 4 gegen das Imperium kämpfen. Ja, nee, das wird bei Second Unit mal ganz genau rausgearbeitet, warum eigentlich was da passiert. Und das ist eigentlich tatsächlich sehr interessant, weil das Naboo abgesperrt wird. Warum? Das kann man nicht so einfach beantworten. Gute Antworten dazu liefert übrigens der Comic Darth and Droids, der die Original-Filmbilder nimmt und quasi so eine D&D-Gruppe will mal wieder spielen. Ja, spielt jetzt aber Star Wars. Der ist großartig. Und zu Episode 1 ist er sogar komplett auf Deutsch verfügbar. Ich glaube, bis auf einen einzigen Strip von ungefähr 200. Der ist ziemlich geil. Das sind ja Obi-Wan und Qui-Gon. Und dann sind es da mehr und dann irgendwie spielt dann die 12-jährige Tochter, die Schwester von dem einen mit und die spielt dann Jar Jar Binks. Das erklärt auch so vieles, genau. Und die sagt dann, ja, die Prinzessin ist die Herrscherin dieses Planeten, sie ist 15 und alle mal sagen, was sie macht. Und dann sagt er, okay, wie wollt ihr jetzt auf die andere Seite des Planeten? Und dann sagt Jar Jar, wir gehen einfach unter Wasser, da ist meine Stadt. Und der Spieler da so, ich habe 2 Tage damit zugebracht, jede Oberflächenstadt zu kartografieren. Und dann springt er unter Wasser und dann wird gefragt, ihr könnt doch gar nicht atmen. Und dann Obi-Wan, ja doch, weil erste Regel des Rollenspiels. Als erstes wird sich eine super Waffe gekauft, als zweites eine super Rüstung. Und vom Restgeld wird jeder Ausrüstungsgegenstand gekauft mit 0 Gewicht. Es ist grandios. Ja, das ist wirklich sehr, sehr lustig, weil es halt sehr viel Rollenspielcharakteristika, D&D-Charakteristika und halt auch Star Wars-Sachen beinhaltet, wirklich fundiert geschrieben ist. Zum Beispiel habe ich da eine Sache gelesen, die ich vorher auch nicht wusste, dass es in Star Wars Episode 4 bis 6 bewusst kein Papier gibt. Nirgendwo wird was aufgeschrieben oder ähnliches. Das ist halt eine bewusste Designentscheidung gewesen. Okay. Ja, ne? Das, jetzt wo du sagst. Ja, fand ich sehr interessant. Halt, um das fremdartiger wirken zu lassen. Ja, das erfährt man dann zum Beispiel auch. Und Jar Jar Binks sollte halt als sympathische Figur dargestellt werden. Und sogar das, finde ich, gelingt. Was ja echt ein erstaunliches Projekt war. Gut, verlinken wir. Ich würde sagen, soweit zu Star Wars oder habt ihr noch was? Ich würde sagen, wir machen mal im Forum ein Star Wars Spoiler-Thread und da kann jeder mal so eine Theorie aufschreiben, was in 8 und 7, in 8 und 9 passiert. Und dann gucken wir in 2 Jahren nochmal rein oder in 1,5 Jahren, wenn man schon mehr weiß. Und dann gucken wir mal, wer recht hatte. Ja, klingt nach einer guten Idee. Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Jahren, nee, hoffentlich etwas vorher wieder. zu Matt Mikkelsen als Admiral Thrawn. Ja. Trotzdem wünschen wir euch natürlich einen guten Start in 2016. Tschüss. Tschüss. Ciao.